Wo ist dein Auto? Welches Auto? Welches Auto? Fiat des großen Auto Juni seine Schütterei. So VW Polo hat er wohl das vierte Teil kaputt gehen und der Auspuff über so Funken. Ich weiß nicht, wie Tyler auf das Haus gekommen war. Diese Antrax, Heizkörperlauf und heiße Hotlines. Im Arbeitsamt ist Freiberg oder Telefonhörer im Kinopolis. Immer wieder mittags oder freitags. Zur Zeit ist es so heiß in meinem Klassenzimmer. Hobbits kommen vorbei und schmeißen Pflastersteine. Macht volle Ringe hinein unter Druck. Und du schmeißt auch Ringe in den Umluftofen. Tintenfischringe ohne Tewaka an Vantage-Shift. Aber mit Remouladensoßen aus meinem Kühlschrank. Feinster Dip, Hämoglobin-Spiegel. Hey, Beefless Green Blue expliziert. Du besserst Fehler aus wie ein Tintenkiller. Ich spreche Themen aus dem hintergefüllten Hintenzimmer. Und wenn der Krampf rausmassiert wird, kann es vorkommen, dass man sie therapiert. Alle andere kommt von oben. Alle Schlampen tanzen im Club, tanzen wackeln wie Bojen. Joni, eine Frage an dich. Wer hat dich doch mal gebaut, ey, bist du ein Pinocchio oder eine Jägersbraut, eine Galionsfigur? Wir taufen dich auf Traditionsfigur. Wer hat den Joni gebaut, der Spillner? Wer hat den Joni getraut, die Melle? Will mal auf schnelle Tabelle dessen, das beim Melkfett zu stechen. Retem to Rap Crew, stich dich hier in der Krautzone, Libelle, ey, nimm Mirabelle und den Stern der MC Rooms in die Hände. Heb die Hände, die Bullen rufen Kaffeekippe. Fuck up, Messi-Kette, Pfefferspray, Rhino, der DJ Roof. Eure Hände will ich hören. Camouflage schon, ey, fail. Oh. Drei fette Bitches vor mir, badass parade. Kein Cock in dir, no need to penetrate. Self-made melon laminate. Eisgekühlt im Escalade. Ich wache morgens auf, Sonne scheint in mein Gesicht. Warte die ganze Nacht drauf, bitch, im Mondschein nicht. Roll up the grass, path, path and pass by. Wenige Minuten und ich bin so damn high. Ich lass sie im Muckengrauen polymorphes Plastik kaufen und Freiteile Nazis, die Transpis klauen. Mädels legen weißes Granulat in ein Toastbrot, warmes Wasserbad und formen danach meinen sagenhaften Wanderstab und fahren damit ab wie auf einer Achterbahn. Diese Texte schreiben, ist wie Karten zu zeichnen. Eine Zeit, wo Satelliten noch die Erde umkreisten. Du hast einen Felgenbaum, das ist nur eine Bezeichnung. Und der Feigenbaum ist Zustand und manchmal eine Meinung. Meine Geschichte haben keine Moralen. Diese Moral der Geschichte hat ein klein orbitales Zeitungsportal. Es ist das Bild einer Zeitung auf der Seite der Verzeichnung. Ihr macht es so wie Lemmy und begeht Suizid. Ich mach es so wie Hemingway und zieh in den Krieg in Containern wie Filmdateien. Die Bisse Bytes wie ein Kommandoran. Rolle wie die Krokodile, das ist eine Spinne gegen Fliege. Höher, schneller, weiter. War mal früher die Maxime, domestizieren, züchten, nutzen. Heute schaue ich aus Ruinen dieser Zeit auf Wiesen und esse wilde Glaskirschen an windigen Tagen. Und jetzt das 7 Gramm pro Woche, 2 Gramm pro Tag, 3 Gramm pro Stunde und 4 pro Minute, ja. 7, 2, 3, 4. Wir kiffen im Chor, 7 danach und 7 davor. Tief liegen die Kiezbühnen, die meinen, sie müssen sich am Kiez anbieten, um später dann auf Schienen zu liegen, um allen zu entfliehen. Slut, ab auf die Knie. Und jetzt das windige Krähen der Raben. Weil der Tweet ist, bekommt man beim Namen namens Beavis Redhead. Punkt, Komma, Strich, fertig. Das ist dein Mundgesicht, radioactive, radioactive. Für den Pro-Cartoonist, da kommt ein Nebelgeschwader und verwedelt die Haare. Dein Vater wird gay und deine Mom geht in den Harem. Ich habe schlesische Vorfahren, die meinen Trinkopanen sonst wäre wortkarg. Sprich Schwedinnen an mit italienischen Ortsnamen und geht dann ran. Finger aus dem Hosenstall und sagt hey. Jetzt kannst du einsetzen. Jo. Lass uns rein. Rein in meine Taschen auf die letzten 25 Cent deiner Pfandflasche, denn ich will alles haben, was dir gehört. Ich will, dass alles mir gehört. Gebt mir euer Happen, Blut, euren Scheißkeller auf. Du hast den Gartenschlauch. Ich will deine Schwester und dein Blut und nein.